Und das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juso-Ideologische Gruppe veröffentlichten am 3. Juli eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Umtriebe der USA und ihrer Lakaien für die Herstellung der Atmosphäre der Sanktionen und des Drucks auf die DVJK scharf verurteilten.